Hier. Was lachst du da? Hier, wie die das Zelt aufbauen. Wo denn? In OK. Welche Seite? Seite 12. Put. Hello, kids. How are you? How are you? I'm fine, Catherine. Hey, Jule, what about you? Was ist los mit dir? Du bist so fröhlich. You're so happy. You're so happy. You're so happy. Yes, I am happy. Wir haben endlich Ferien. Oh, yes. Stimmt ja. It's your holidays. Holidays. Holidays. Holidays ist ein schönes Wort für Ferien. Wann haben die Kinder in England eigentlich Ferien? Im August haben die Ferien. In August they have their holidays. Holidays, holidays. Und gibt es auch Zeugnisse am letzten Schultag? Oh yes. Aber bei uns heißen die Reports. Davon lassen sich die Kinder aber nicht die Freude auf die Sommerferien nehmen. Sie laufen fröhlich raus und genießen ihre Freiheit. Genauso wie ihr. Auf Seite 25 in OK könnt ihr sehen, wie das bei uns aussieht. Was steht da oben auf Seite 25? School's out! Die Schule ist aus! School's out! School's out! School's out! No more school! Darum geht es auch in Sams neuem Song. No more school, no more school. Holidays are really cool. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. I can do what I like. I can be lazy or ride my bike. I can go out and play in the sun. Holidays are really fun. They're really fun. No more school, no more school. Holidays are really cool. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. Cool. Nochmal, nochmal. No more school, no more school. Du nicht, Kay. Sam. No more school, no more school. Holidays are really cool. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. I can do what I like. I can be lazy or ride my bike. I can go out and play in the sun. Holidays are really fun. They're really fun. No more school, no more school. Holidays are really cool. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. Wollt ihr den Song lernen? Ja, klar. No more school, no more school. Keine Schule mehr, keine Schule mehr. Holidays are really cool. Ferien sind richtig cool. No more school, no more school. Keine Schule mehr, keine Schule mehr. No more teachers and no more rules. Keine Lehrer mehr und keine Regeln. I can do what I like. Ich kann tun, was ich will. I can be lazy or ride my bike. Ich kann faul sein oder mit meinem Fahrrad fahren. I can go out and play in the sun. Ich kann rausgehen und in der Sonne spielen. Holidays are really fun. Ferien machen wirklich Spaß. They're really fun. Sie machen wirklich Spaß. No more school, no more school. Keine Schule mehr, keine Schule mehr. Keine Schule mehr. Holidays are really cool. Ferien sind wirklich cool. No more school, No more school, no more teachers and no more rules. No more school, no more school, no more teachers and no more rules. Keine Lehrer mehr und keine Regeln. Das findet Jule gut. Gut, gut. Ja, das finde ich gut. Könnt ihr wirklich schon mitsingen? No more school, no more school. Holidays are really cool. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. I can do what I like. I can be lazy or ride my bike. I can go out and play in the sun. Holidays are really fun. They're really fun. No more school, no more school. Holidays are really cool. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. No more school, no more school. No more teachers and no more rules. Super! Willst du auch mal mitsingen? Auf Seite 19 steht der Text. Und hier kommt gleich die Musik für dich. Was machen eigentlich die englischen Kinder in den Ferien? Das ist so ähnlich wie bei euch. Die meisten machen etwas mit ihren Eltern. Mindestens einmal fahren sie bestimmt mit der ganzen Familie oder mit Freunden ans Meer. Das Meer ist von jedem Punkt in Großbritannien nie weiter als 110 Kilometer entfernt. Schau mal auf die Karte von Großbritannien. Da könnt ihr das sehen. Rundherum Meer. Holidays at the seaside. Ferien am Meer sind sehr beliebt bei uns. Und Camping. Die Kinder lieben Camping. Ist Camping ein englisches Wort? Richtig. Das kommt von Camp. So nannte man früher das Lager im freien Feld. Heute denkt jeder an Zelten und Ferien, wenn er das Wort Camping hört. Es gibt bei uns in Großbritannien viele Kindercamps. Dahin können Kinder reisen, wenn ihre Eltern in den Ferien keine Zeit haben oder wenig Geld. Die Kinder werden von Studenten betreut. In OK steht was über so ein Camp. Ja, Jule. Auf Seite 26 steht etwas über ein englisches Kindercamp. Das heißt Derby Children's Friendship Group. Die Kinderfreundschaftsgruppe aus Derby. Das ist für Kinder in eurem Alter. Die fahren da ohne ihre Eltern hin. Und sie haben viel Spaß dabei. Schau mal nach. Seite 26 in der OK-Zeitschrift. Und da machen sie sich dann so eine Pinnwand? Was für eine Pinnwand? Hier, Seite, Page 22. Make a holiday notice board steht da. Das ist ja eine gute Idee. Das mache ich mir auch. Das ist ganz einfach. Du musst nur dran denken, dass du alles einsteckst, was dich in den Urlaub erinnern soll. Tickets, Postcards, Stamps, Money, Chewing Gum Paper, Photos, Buttons, Matchboxes und was dir sonst noch einfällt. Viel Spaß! Rub it up, rub it up. Rub it up, rub it up. And now take your rub it up cards, Kay. Rub it up, rub it up. Was macht ihr da? Wir warten auf Catherine. Hier auf den Rubbelkarten ist so ein witziges Wort. Insect Repel. Hey, da ist Catherine. Hi, Kids, da bin ich wieder. Ich habe mir ein Zelt geliehen von meiner Freundin. Jetzt muss ich üben, wie man das aufbaut. Hey, Jule, das hast du doch vorhin in OK gesehen. Ja, witzig. Seite 12. Hier, da oben steht put up. Put up the tent. Put up the tent. Put up the tent. Bau das Zelt auf, oder? Richtig. Aber so einfach ist das gar nicht. Das kannst du ja nachher üben. Ich weiß schon, wie das Put up the tent geht. Jetzt möchte ich aber endlich wissen, was dieses lustige Wort auf der Rubbelkarte heißt. Los jetzt! Okay, Kids, wenn das so dringend ist, take your... Rub it up! Rub it up! Take your rub it up cards! Number one is tent. Das hatten wir schon. Put up the tent. Put up the tent! Okay, Danny and Kay, number one is tent. Number two is sleeping bag. Number two is sleeping bag. Number three is table. Number three is table. Number four is chair. Number four is chair. Do you believe in life after love? Oh, Jule! Not Cher, but Cher. Wer ist Cher? Cher ist eine Popsängerin aus den USA. Und Cher ist kein Stuhl. Right, Jule. But number four ist ein Stuhl. Number four is Cher. Number four is Cher. Number five is insect repellent. Das ist das lustige Wort, das ich meine. Ich muss das nochmal hören. Insect repellent. Number five is... insect repellent. Number six is campfire. Number six is campfire. Number seven is hammock. Number seven is hammock. Number eight is pocket knife. Number eight is pocket knife. Okay, kids, that's all. Now you can go camping. Go camping, go camping! Nee, ich kann noch nicht. Ich hab die noch nicht alle. Vor allem dieses... Insect repellent. Insect repellent. Insect repellent. Okay, Jule. David wiederholt noch einmal alle. Hör ganz genau hin. Hier kommt David. Number one is tent. Number six is campfire. Number four is chair. Number two is sleeping bag. Number eight is pocket knife. Number five is insect repellent. Number three is table. Number seven is hammock. Und jetzt bist du dran. Number one is tent. Number three is... Number four is chair. Number eight is... Number two is sleeping bag. Number five is... Number seven is hammock. Number 6 is... Number 4 is... Number 3 is table. Number 2 is... Number 8 is pocket knife. Number 1 is... Number 5 is insect repellent. Number 7 is... Number 6 is campfire. Okay, now you should have it. Und jetzt kannst du gleich den OK Comic hören. Viel Spaß dabei! Keiner da heute? Ja, sieht so aus. Go away, you stupid midges! Go away! Go away! Da sind sie! Hi, Sam! Hi, Kay! Go away! Go away! Go away! Go away! Kann ich dir helfen? Can I help you, Sam? Yes, Danny. You can help me. Give me the insect repellent. The... what? The insect repellent. The insect repellent! Hier ist es. Das in... Insect repellent. Thank you, Eula. Thank you, Eula! Oh, no, Kay! Oh, no, Kay! Kay! Guck mal! Look! Come here, Kay. Kay is our insect repellent. Das war's schon fast wieder in OK. Ich habe aber noch eine gute Idee für euch. A good idea. Auf Seite 28 in OK findet ihr ein paar leckere Tipps für ein original englisches Campfire. White toast, sausages, baked potatoes and, marshmallows. Guten Appetit! Aber aufpassen, ein Campfire macht ihr natürlich nur, wenn Erwachsene dabei sind. Ich wünsche euch allen wunderschöne Sommerferien. I wish you happy holidays. That was it in OK this time. See you in September. Bye bye. Bye bye. See you in September. Bye bye. Bye bye.